willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 38, 2014. Und der Titel diesmal, wer die Welt ändern will. Ja, so, ja, Anfang von einem Zitat, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Ja, wer die Welt ändern will, der muss bei sich selbst anfangen. Ja. Kann sogar sein, dass das, war das nicht Michael Jackson? Ich weiß nicht, da hat es wahrscheinlich auch irgendwo wieder her. Ja. gehabt. Und naja, egal, auf jeden Fall die Abteilung Weltverbesserung bei Google. Ja, das hat mich diese Woche ziemlich irritiert, als ich diese Nachricht gelesen habe. Das Google Watch Blog hat es berichtet. Und zwar geht hier jetzt Google mit einem Projekt oder einer, ja, einer Phase vor. Google Y nennt sich das. Ja, und Larry Page hat das also jetzt angekündigt und das soll eben da dafür sorgen, dass die Welt verbessert wird. Ja, was immer das auch heißt, für manche dürfte es ein Graus sein und überhaupt gar keine Verbesserung erstmal darstellen. Ja, für andere sehr wohl. Also ich denke, da ist schon wieder mal die Polarisierung vorprogrammiert, wenn man ein solches Projekt benennt, ja, in dieser Form. Dazu zählen aber zum Beispiel andere Sachen, also schon die unter dem Dach von dem Vorgängerprojekt sozusagen Google X, ja, entwickelt wurde. Dazu gehört eben zum Beispiel das selbstfahrende Auto, ja, Google Glass oder eben auch diese selbstfliegenden Drohnen, die da entwickelt wurden, ja. Und das soll halt jetzt noch weitergehen und eben Lebensqualität für die Menschen sichern. Das hört sich alles sehr, sehr gut an, aber wie gesagt, es ist zum Beispiel ein zweischneidiges Schwert, wenn man nämlich überhaupt gar nicht will, dass Google überall seine Finger drin hat, dann sieht die Sache eben nicht aus als Weltverbesserung, sondern eher als blanker Albtraum. Ja, das kann man eben so oder so sehen, wie viele Sachen. Beispielsweise wird gesagt, man will also mit kleinen Schritten da anfangen und das Geotracking soll also deutlich verbessert werden und in Zukunft auf den Zentimeter genau sein. Das ist natürlich auch wieder für viele eine Horrorvorstellung. Für viele Anwendungen hingegen dürfte das ein ganz, ganz neue Perspektiven auftun, wenn das tatsächlich erreicht werden kann. Damit wären dann Sachen möglich, zum Beispiel autonome Steuerung von eben Fahrzeugen oder Ähnlichem, die genaue Position, wo die eben also unabdingbar ist. Ja. Es gab schon andere Firmen, die mal daran gearbeitet haben, das aber als eben zu aufwendig wieder verworfen haben. Auch hier bleibt natürlich die Frage, wie will Google das machen. Das kann zum Beispiel nur gehen, wenn GPS durch ein moderneres System ersetzt wird. Gut, da sind die Länder ja dran. Also in Europa soll ja irgendwann mal, wenn die es gebacken kriegen, die europäischen Bürokraten, ja, endlich mal Galileo starten, das wesentlich besser, genauer und zuverlässiger arbeitet als dieses veraltete GPS. Ja. Kann man als Geocacher durchaus mal ein Lied singen, wenn man da an manchen Tagen irgendwo rumläuft, ja, und hat Abweichungen von teilweise 60, 70 Metern, das ist schon ziemlich doof, ziemlich blöd und da muss dringend nachgebessert werden, weil eine vernünftige Steuerung von schwierigeren Sachen ist damit gar nicht möglich. Aber wie gesagt, das ist nur ein Aspekt, zum Beispiel die Biometrie soll Einzug in unser Leben halten, ja, das ist etwas, wo bei mir sehr, also unabhängig jetzt von Google, wo bei mir sehr fraglich ist, ob das wirklich ja, sicher ist, ja, und auch, ob das sinnvoll ist. Also beispielsweise wird da gern hier gesagt, ja, wie schön und sicher es doch ist, mit dem Handy seinen Fingerabdruck zu entsperren. Das iPhone 6 ist jetzt schon geknackt worden mit dieser Sperre, also kann man ganz leicht überlisten. Es ist also Humbug. Und selbst wenn es sicher wäre, sagen wir mal, wie sieht es dann aus, wenn man hier ja von jemand gezwungen wird, ja? Also das Passwort rauszugeben ist eine Sache, ja, aber selbst wenn man dann stark bleibt, zum Beispiel, was das ist, wenn man hier den Behörden Widerstand leisten möchte, ja, zu Recht, ja, wenn also die ihre Befugnisse quasi überschreiten, dann eben auch das Passwort nicht rausrückt. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Rechtsprechungen. Auf jeden Fall kann man nicht so einfach gezwungen werden, das Passwort reinzugeben. Ja, aber man könnte durchaus dazu gezwungen werden, also auch körperlich eben dazu gezwungen werden, dass man zum Beispiel seinen Finger übers Handy zieht und damit ist das Handy offen und die anderen haben da Zugriff drauf. Also ich finde es gar nicht so gut, weil also ne, da gibt's auch noch ganz andere Horrorstories beispielsweise. Ja, wenn man in die Tür will und mit einem Daumenabdruck, was macht ein Schwerverbrecher, wenn der da rein will? Ja, das auch mal dran denken. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch, was die Biometrie betrifft und auch wo die biometrischen Daten dann letztendlich gespeichert werden und wie sie gespeichert werden. Auf keinen Fall darf zum Beispiel ein Fingerabdruck aus einer gespeicherten Datei wieder rekonstruierbar sein, denn ansonsten ja, können wir das Thema Sicherheit komplett vergessen, wenn die Sicherheit auf dem Fingerabdruck basiert und man diesen Fingerabdruck auslesen kann. Das wäre dann wohl schlecht. Also ich bin da noch nicht ganz so von überzeugt damit. Auch andere Sachen wie zum Beispiel ein Retina-Scan, ja, ist datenschutzrechtlich natürlich fraglich. Vielleicht nicht ganz mehr so problematisch wie dann, also so leicht knackbar wie ein Fingerabdruck. Aber dennoch halte ich das für diskussionswürdig. Ganz abgesehen, wer das macht. Google Y ist also noch so ein kleines Mysterium, ja. Aber das soll in den nächsten Jahrzehnten, das ist also ein langfristiges Ziel, soll dieses Projekt dann immer mehr Bereiche des Lebens erfassen, ja. Und ich denke mal, das wird noch für ziemlich Stoff sorgen, allein schon in Europa oder speziell in Deutschland, das Geotracking, das ja eigentlich momentan eher, also was heißt momentan eher, also dem gegenüber massiver Widerstand aus der Politik gegenüberschlägt, ja, und das soll jetzt noch auf einen Zentimeter genau verbessert werden, da sehe ich schon wieder rechtliche Sachen, ja, zumindest in good old Europe. Ja. Gut, Panik braucht man da sicherlich jetzt nicht zu haben. Ich sage immer, bei den Google-Projekten ist es aus dem Grund meistens nicht ganz so schlimm, weil die Leute haben ja oftmals eine Wahl, welchen Anbieter sie nutzen. Ja. Und deswegen, auch wenn jetzt Google zum Beispiel sehr beliebt ist, dann ist das ja die Schuld von den Leuten, nicht von Google. Ja. Es gibt für fast alles gute Alternativen. Ja, das habe ich in den letzten ja, Monaten oder letztes Jahr eigentlich schon seit diesem Abhörskandal eigentlich gut bewiesen, ja, dass es fast ohne Google geht, wenn man will. Ja. Dort, wo man es eben nicht will, das ist seine eigene Entscheidung und das ist ja auch richtig so. Aber es soll niemand sagen, Google würde die Menschen dazu zwingen, ihre Dienste zu nutzen. Das stimmt nicht und es bleibt auch anderen Firmen offen, direkte Konkurrenz zu machen. Es wird immer so viel gejammert hier in Europa, wie schlimm die Übermacht von Google ist und so weiter. Ja, dann bitte Dienste starten, neue Dienste starten. Es gibt zwar schon die Alternativen, aber wenn man doch denkt, na gut, die anderen Alternativen werden eben nicht genutzt, dann muss man doch was Neues machen. Ja, nicht jammern, was Neues machen, was Besseres machen, ja, was Cooleres machen. Und dann klappt das auch. Ja. Aber wo es jetzt bei Google zum Beispiel nicht geklappt hat, ja, so jedenfalls nicht so, wie man es vielleicht erhofft hat, oder doch, ja, also das ist unklar. Ich sag nur Google Plus. Google Plus ist ja, was ist es denn? Also Social Media Plattform sagt Google, nö, ist kein Social Media Plattform. Ein Informationszentrum, ja, für Privates und für Nicht-Privates. Ja. Und das ist etwas, was die meisten Leute eben da missverstanden haben. Die haben geguckt und, ja, wer ist denn bei Google Plus da aktiv? Was? Niemand von meinen Kumpels? Pff, Drecks, Google Plus, ja, weg. Ja, das war nie dafür gedacht, dass man ja blödsinnige Unterhaltung mit alten Bekannten führt, die man am liebsten vergessen hätte. Ne? Dafür ist Facebook da, Entschuldigung, dass ich das sagen muss. Aber sondern für sich Informationen zu beschaffen und gleichzeitig diese Informationen dann eventuell auch mit seinen aktuellen Bekannten zu also zu teilen, weiterzugeben. Eine unglaublich geniale Sharing-Plattform ist das ja auch, was auch die Fotodienste, und da wird Google Plus hauptsächlich genutzt bei Fotografen und bei Leuten, die sehr viel mit Bilder hantieren, ja, denn damit sind einfach die Möglichkeiten fantastisch, ja. Das Bild kann vom Handy quasi automatisch, ohne weiteres Zutun, hochgeladen werden, dann kann man das sharen, ohne das nochmal hochzuladen, was eine unglaubliche Zeitaufwand und Traffic spart, ja. Und, also, es ist schon eine schöne Geschichte, und es gibt noch viele andere tolle Sachen. Also für mich Google Plus die beste Informationskonnektivplattform, die es gibt. Ja. Aber bei Google hat es ein kleines Umdenken gegeben. Und jetzt ist Panik angesagt. Ganz klar, sage ich ganz deutlich, für die Leute, die Google Plus gut finden. Denn ab sofort braucht man bei ein Erstellen eines Google-Accounts. Kein Google Plus-Konto mehr. Das wurde vorher einfach automatisch gemacht. Das war vorhanden. Ob man es nutzen wollte oder nicht, war egal. Ja. Aber das Interessante war ja, wenn einmal etwas angemeldet ist, dann kann man das auch nutzen. Und spätestens, wenn dann zum Beispiel ein Bekannter, der im Google Plus nutzt, ja, bei Google Plus ist und jemand anderes holt sich ein Android-Handy, legt zum Beispiel einen Account an und hat dann automatisch einen Google Plus-Account. Ha, dann kommt auch mal eine Nachricht über Google Plus von dem anderen, ja, und schon, oh, was ist das? Oh, Google Plus, ja, cool. Und dann kann der Nutzer eventuell das eben benutzen. Und dieser ganze Anreiz fällt jetzt weg. Ich weiß nicht, was Google jetzt daran hier woran Google dabei gedacht hat, warum sie das machen. Aber eins steht fest, das ist ein massiver Schlag gegen Google Plus. Das ist nicht das Ende von Google Plus. Ja, im Gegenteil. Vielleicht wird's sogar gut. Aber ich sehe hier eindeutig, dass Google Plus jetzt bei den Neukunden schon das Wasser abgegraben kriegt, denn niemand klickt beim registrieren oder was das niemand. Viele Leute werden eben einfach, wenn sie dann gesagt bekommen, hier, ja, man soll sein öffentliches Google Plus Profil erstellen, ja, und ja, erstellen oder nein, danke, dann werden, denke ich, die meisten Leute auf nein, danke klicken, einfach weil sie keine Lust haben, jetzt noch weiter hier Zeit zu opfern für das Profil zu erstellen. Die wollen jetzt das Gerät benutzen, also erstmal nein. Erstmal nein bedeutet aber, das war's. Ja, das war's. Und das weiß jeder, marketingmäßig ist das also ein Desaster, wenn man das so macht. Das bedeutet einfach, dass dann die Leute da das weniger nutzen werden. Trotzdem ist dann noch nicht alles verloren, denn bei vielen Produkten, die man dann später nutzt, wird man immer und immer wieder damit genervt, einen Google Plus Account zu machen. Man kann auch einige Funktionen ohne Google Plus Account gar nicht machen, beispielsweise eben na, das Fotosharing und so weiter, ja. Das geht alles einfach nicht. Und dennoch muss man sagen, dass das ins Bild passt von dem, was die Skeptiker schon bei dem Weggang von Vikram Dodra orakelt haben. Und da hat ich gesagt, nee, das hat nichts zu bedeuten, muss aber jetzt eingestehen, nach dieser Ankündigung, nach diesem Schritt von Google, sieht die Sache ganz anders aus. Möglicherweise hat da eben Vikram Dotra und einige andere, die bei Google Plus verantwortlich waren, das schon vorher gewusst und dann eben die Konsequenzen gezogen und das Projekt verlassen und auch die Firma verlassen. Denn also dieser Schritt führt im Prinzip die Aktualität zumindest mal bei dem Produkt Google Plus ins Aus. Ja. Wie gesagt, Google Plus ändert sich da nicht, bleibt weiterhin die beste Plattform für solche Sachen, Sharing, Fotosharing und so weiter. Ja. Absolut. Also wenn ich mir den Kraus angucke bei Facebook, okay, ich war schon eine Zeit lang nicht mehr dort, weil ich ja keinen Account mehr habe dort. Ja. Aber nach dieser ganzen Geschichte hier muss ich ganz ehrlich sagen, Wie lange wird es dauern, bis ich wieder einen Facebook-Account haben muss? Ja. Also es hat sich sowieso schon in der letzten Zeit abgezeichnet, dass die Leute, selbst die vorher Google Plus genutzt haben, mit denen ich auch in Kontakt war über Google Plus, das immer weniger benutzen. Ja. Dann spielt auch noch eine große Desinformation eine Rolle, ja, weil eben die Medien hier so gegen Google wettern. Da hat letztens zum Beispiel ein guter Bekannter von mir gesagt, nachdem ich gesagt habe, ich sehe ihn gar nicht mehr, ja, online, ja. Und wenn ich über Google Plus Nachrichten schreibe, dann kriege ich nie eine Antwort. Und er sagt, ach so, nee, das nutze ich nicht mehr. Ja. Und dann habe ich gesagt, wie es dann aussieht mit Messaging-Apps. Und dann hat er gesagt, ja, das Hangouts, ach, das ist doch das, was Google da zusammengekauft hat von irgendeiner Firma. So ein Dreck nutzt er nicht. Ja. Dabei nutzt er WhatsApp. Und genau das war der Dreck, den Facebook gekauft hat. Entschuldigung, also er meinte damit den Dreck. Hat es da wohl verwechselt, ja, weil Facebook hat ja WhatsApp gekauft und Google Plus hat Hangouts nicht gekauft, das war ja aus Google Talk entstanden, das hat schon immer zu Google gehört. Also von daher muss ich sagen, die Desinformation spielt da auch noch eine große Rolle, sehr, sehr schade. Also Leute wissen nichts darüber, bilden sich aber ein Urteil, hören nur Google Plus so einen Dreck, dabei ist es die beste Plattform überhaupt, ne? Und ja. Ich weiß nicht, was man da machen soll. Vielleicht hat Google auch dann deswegen auch die Schnauze voll und sagt, okay, wir lassen die Plattform laufen, aber sollte sich doch anmelden, wer will. Ja, wir wollen eben die Leute nicht mehr zu ihrem Glück zwingen und damit war's das. Ja. Auf der anderen Seite ist dann eben die Frage, wie lange sich da Google Plus noch etablieren kann oder halten kann, ernsthaft halten kann. Die Zahlen sind gut. Die Zahlen sind sehr gut. Bisher Platz 2, ja, von aktiven Google Plus Accounts. Ja, also gleich hinter Facebook. Twitter ist sogar hinter Google Plus. Aber dennoch könnte sich das jetzt eben durch diese Voreinstellung ändern. Ja, also ich bleib da am Ball, aber das hört sich nicht gut an. Ja, und Google hat auch ist auch knapp einer Katastrophe entgangen, ja, denn es ging um den Markennamen Google. Da wurde nämlich von einem Gericht in Arizona jetzt festgestellt, dass die Löschung zweier Registrierungen von der Marke Google abgelehnt wurde. Ja, geklagt hatte damit ein US-Amerikaner, dass der eben argumentiert hat, dass es als Verb bereits genutzt wird, also to Google something, ja, also etwas googeln, sagt man ja auch bei uns, ja, und dass damit auch gemeint ist, wenn man zu einer ganz anderen Suchmaschine geht, also dass quasi googeln das Synonym wird für suchen, so wie zum Beispiel bei uns leider, ja, also Tempo, ja, das Papiertaschentuch, ja. Genau, da gibt man mal ein Tempo, damit meint man nicht unbedingt ein Tempo, sondern damit meint man vielleicht irgendein billig Papiertaschentuch aus dem Discounter, ja. Sowas, ja. Und bei Windows war es ja auch schon so, dass eben die Marke nicht mehr schutzfähig ist, weil eben Windows auch Fenster normale bezeichnet. Also es ist nicht ganz einfach. Und wenn etwas so in ein Verb umschlägt, das hat es schon früher gegeben, dann wird gesagt, das wäre ein allgemeiner Begriff und damit ist er dann eben nicht mehr schützbar. Ja. Aber hier hat eben Google noch mal Glück gehabt, denn das Gericht hat entschieden, nein, to Google ist noch nicht so weit verbreitet, dass es die Marke Google überwiegt von dem Bekanntheitsgrad. Also die Leute verbinden damit immer noch die Firma Google, ja, und nicht etwa nur das Suchen auf einer Suchmaschine. Das war sehr wichtig, ja. Das ist auch so eine Sache, zum Beispiel bei to Photoshop wurde das so entschieden, ja, dass man eben zum Beispiel sagt dann hier das Bild verändern und damit auch meint, dass man zum Beispiel mit GIMP kann man auch ein Bild photoshoppen, ja. Das ist natürlich Blödsinn, ich sage immer dann zum Gimpen, ja. Schon viel geiler an, ja, zum Gimpen. Ja. Aber Google versteht da keinen Spaß und hat auch schon im Vorfeld gesagt, dass man verbietet sich ja die Verwendung des Namens als Verb. Ja, das wäre unangebracht. Ja. Und finde ich übrigens auch ja, unangebracht, dass eben das hier so benutzt wird, denn das wird einem Google verallgegenwärtigen. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Ne? Übrigens interessant ist, dass auch andere Markennamen, die man heute schon gar nicht mehr unterscheiden kann, überhaupt keinen Bezug mehr hat zu zu einer Firma, auch tatsächlich schon in den normalen Sprachgebrauch übergegangen ist. Zum Beispiel Thermos, ja, also für diese, also Thermoskan für diese isolierenden Flaschen, ja, das war also auch eine Firma, ein Markennamen. Oder zum Beispiel Escalator, ja. Auch also die Rolltreppen, Englisch Rolltreppen, Escalator, war auch eigentlich ein Markenbegriff. Ja. Zellophan, genau dasselbe. Und auch Aspirin ist übrigens in den USA nicht mehr geschützt, wie in vielen anderen Ländern. Das bedeutet, dass man sagen kann, gib mir mal ein Aspirin. Ja. Also ich meine, das kann man sowieso sagen, aber dass im Prinzip die Firmen auch sagen können, hier, das ist ein Aspirin, auch wenn es nicht das tatsächliche Aspirinprodukt ist. Ja, es muss nur eben Acetylsalicylsäure sein. Das ist dann Aspirin. So ist es. Interessant, ne? So schnell kann es gehen mit dem Markennamen. Ja, zu dem Einbruch in deutsche Netze vom britischen Geheimdienst GCHQ, da hatte ich ja schon gesagt, da könnte sich was anbahnen, denn die Firma Stella PCS hat ja hier öffentlich gemacht, und belegt, dass sie tatsächlich angegriffen wurden. Ja. Jetzt wird ermittelt, leider momentan gegen unbekannt, obwohl offenbar Beweise vorliegen, zumindest ein Anfangsverdacht, dass eben diese Angriffe von GCHQ gestartet wurden. Auf jeden Fall immerhin schon mal ein Fortschritt. Es wird eben gegen unbekannt ermittelt. Damit werden strafrechtliche Konsequenzen angedroht und eben auch eben können dann auch die andere Stellen aktiv werden, wie zum Beispiel das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, und der Verfassungsschutz, ja. Und die haben auch schon die Unterstützung angeboten. Und zwar drei Firmen, die da eben betroffen sein sollen, eben diese Stella PCS, Deutsche Telekom, Netcolon. Während Deutsche Telekom, Netcolon sich da also zurückhaltend geäußert haben, hat eben Stella PCS das jetzt also auch quasi bestätigt. Und damit sind offizielle strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen worden. Tja, was immer das auch bedeutet, die Chancen stehen gut, dass die einfach mal wieder so im Sande verlaufen. Ja? Aber mal sehen, vielleicht wird ja da auch mal der Gerechtigkeit Genüge getan, auch wenn so Firmen oder so Organisationen dahinter stehen wie der GCHQ, der meiner Meinung nach nach europäischem Recht illegal ist. Jo, also dann Amazon hat sich Punkt.buy gekauft für eigentlich nur, muss man sagen, 4,5 Millionen US-Dollar. Ja. Diese wurde ersteigert, hat mich ehrlich gesagt sehr gewundert, dass eben hier so gering ausfällt. Ja. Aber immerhin für Punkt bei, nicht schlecht, eine Firma aus Bayern, oder zumindest der Be Punkt Bayern Betreiber Mainz and Machine, ja, ist gar nicht anders davon, hat für Punkt WIP 3 Millionen gezahlt, ja, und für Punkt Tech gab es sogar 6,7 Millionen, die gezahlt wurden. Also schon interessant, aber fand die ICANN also ziemlich Geld verdient, muss ich das schon sagen. Also es werden weitere Top-Level-Domains versteigert. Da gab es offenbar eine Aufweichung von dem Ganzen, weil eigentlich wollte man ja von diesen unüberschaubaren Domain-Hickhack wollte man ja eigentlich bleiben bei verschiedenen Domains, aber naja, ich finde es eigentlich auch ganz okay so, dass es jetzt verschiedene andere Domains gibt. Also es gibt zum Beispiel noch demnächst, was versteigert wird, Punkt News, Punkt Chat, Punkt Zeit oder auch Punkt GmbH. Ja? Und da wird sich dann zeigen, ja, wie das weitergeht. Ja, also das sind ja Top-Level-Domains, das heißt, es können weitere normale Domainnamen vergeben werden, nur eben, dass derjenige, der diese Domains hat, eben diese Domainnamen vergeben darf. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel otto.de ja auch eine otto.by Endung haben möchte, dann muss er das bei Amazon kaufen. Und ich glaube, Amazon wird dann schon ziemlich reinhauen. Ja. Nun gut. Dann gibt's noch, ja, ein größeres Battlefield 4 Update steht bevor. Ja. Da wird's im Herbst was geben. Also im Prinzip noch soll es noch diesen Monat, Anfang nächsten Monat hier rauskommen. Und da werden wieder größere Änderungen am Netcode des Computerspiels erwartet. Ja. Vor allem am Netcode, wo auch immer noch ein bisschen was zu machen ist, hat sich zwar schon deutlich verbessert. Man erinnere sich an meine ja fast schon Wutausbrüche hier im Podcast, ja, noch vor nicht allzu langer Zeit über Battlefield, über den Netcode. Das hat sich schon deutlich gebessert, aber dennoch musste noch ein bisschen was gemacht werden. Ist auch nicht ganz so einfach, die Geschichte Netcode. Ja, es gibt neue Spielmodis wahrscheinlich oder zumindest mal modifizierte Spielmodis und auch verschiedene andere Sachen, zum Beispiel bei den Waffen werden Modifikationen übernommen. Auch da muss ich sagen, da wird's langsam Zeit. Ich hoffe nur, dass die richtigen Modifikationen vorgenommen werden. Also ich kann das jetzt im Detail machen, aber ich meine, wie realistisch, ich meine, es muss nicht 100% realistisch sein, aber wie verrückt ist es denn, wenn man jemand mit einer mit einem Panzerwagen ins Gesicht feuert, ja, Entschuldigung, dass ich das so sage, und der Gegner kann auch munter rumrennen. Also das ist irgendwie sinnlos. Ja. Und auf der anderen Seite eine Mini-Mine reicht dann, um einen Panzer zu zerstören. Also das ist kann einfach gar nicht sein. Ja. Gut. Wie auch immer, das Update wird wieder eine größere Änderung bringen. Und ich sag's euch gleich, das wird wieder jede Menge Bugs mitbringen. Das war bisher immer so, wenn Dice ein Update macht, dann muss es erstmal ein Update geben, damit das Update funktioniert. Das ist eigentlich so sicher wie das Amen der Kirche. Naja. Der AAD-Programmbeirat hat die aktuelle Berichterstattung zur Ukraine-Krise stark kritisiert. Ja. Und zwar seien die Berichte fragmentarisch, tendenziös, mangelhaft und einseitig. Ja. Und damit geht auch dieser Programmbeirat konform mit den vielen, mit der vielen Kritik, mit der großen Kritik des Publikums, ja, die sich hier, wie ich auch, hier auch in den vergangenen Podcasts, also sich massiv verkackeiert fühlen, ja, und eine eindeutige Hetzkampagne gegen Russland gestartet wurde. Ja, und von einer neutralen Berichterstattung kann man überhaupt nicht mehr sprechen. Ja. Es werden von der einen Seite werden einfach unbelegte, unbewiesene Fakten als unbewiesene Vermutungen als Fakten ausgelegt, und bei der anderen Seite werden selbst Berichte, die noch von unabhängigen Journalisten bestätigt werden, dann in den Medien als also mit Sachen vorgetitelt, wie zum Beispiel möglicherweise, ja, laut unbestätigten Angaben, ja. Oder ja, ganz verrückte Konstellationen geben sich fangen da jetzt manchmal an, ja, und auf der anderen Seite heißt es dann einfach, ja, so ist das passiert, ohne Angabe von Quellen oder irgendetwas. Ja, die Amis haben es gesagt, dann stimmt's schon, ne? Also unglaublich. Und das sieht eben auch der Programmbeirat jetzt der ARD so und hat eben da Kritik geäußert an der Gestaltung dieser Informationen. Und es werden laut diesem Bericht dann eben auch wesentliche Aspekte vernachlässigt. Ja. Genannt wurden hier beispielsweise, dass differenzierte Berichte, ja, über beispielsweise Verhandlungen der EU, ja, und dem Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, ja, da gefehlt hätten. Ja. Und zwar war das schon recht früh, nämlich am 21. Februar. Und das ist das, was ich auch moniert haben, was mich auch auf die Palme gebracht hat, dass die Leute ein ganz falsches Bild haben, warum das überhaupt so angefangen hat, diese Krise. Ja, es ging nämlich um dieses EU-Abkommen, ja, wo eben der legal gewählte Präsident Janukowitsch eben gesagt hat, nein, das machen wir nicht zum Wohle des Landes, machen wir lieber ein Assoziierungsabkommen mit Russland, ja, das war nichts Schlimmes, das ist wie ein Handelsabkommen, ja, weil die einfach bessere Konditionen ans Angebot haben, und das kann man wohl sagen, Zugeständnisse bei der Gaslieferung, das kann man wohl auch sagen, unglaublich. Während hier, wenn man hier diese Verhandlungen mit der EU weitergeführt hätte, dann im Endeffekt den tatsächlichen Nutzen eben sehr stark in Zweifel gezogen hat, ja, so wie man es auch ja sieht, ja, da gibt es eben auch mal Kredite, ja, die dann aber mit horrenden Zinsen zurückgezahlt werden müssen, Enteignungen sozusagen, ja, dann gehört die Ukraine der IWF aber nicht mehr dem eigenen Volk, und genauso wird es auch passieren, ja. Sag ich mal. Sieht man ja schon in vielen anderen Ländern. Während die Kreditvergabe von Russland da wesentlich harmloser war. Klar hatten die auch ihre Hintergedanken dabei. Ja, die machen das nicht aus Jux und Dollerei und Menschenliebe. Die Regierung zumindest nicht. Aber dennoch waren die Angebote eben viel, viel besser. Und deswegen wurde das angenommen. Ja, und was dann geschah, das war dann das, wo mich auch schockiert hat, dass man eben die gewaltbereiten Rechtsradikalen, die da mit auf dem Maidan Häuser in Brand gesetzt haben, Menschen angegriffen haben. Ich meine, was würden unsere Polizisten machen, wenn sie mit Stahlketten und scharfen Waffen bedroht werden bei einer, da kann man ja schon nicht mehr Demonstration sagen, ja? Und genau das wurde nämlich alles komischerweise bei uns nicht gezeigt. Wer sich neutral informiert hat, beziehungsweise aus verschiedenen Quellen informiert hat, konnte sich dann selbst ein Bild machen. Denn genau die Szenen, wo die Demonstranten da auf die Polizisten mit Waffen eingeprügelt hatten, ja, und die dann sogar noch immer und immer wieder zurückgegangen sind, ja, bis dann letztendlich ein Einsatzbefehl kam. Da muss ich ganz ehrlich sagen, klar, das war auch einseitig berichtet. Aber wollen wir uns dann deswegen auf die Stufe stellen? Auf dieselbe Stufe? Ich weiß nicht genau. Naja, also ich fand's ziemlich schlimm, aber das sind jetzt Sachen, die möchte ich gar nicht mehr aufwärmen. Hier in dem Bericht steht es auch nochmal so drin. Ja? Deswegen ist es da schon interessant, wie eben da das Ganze eben da aufgetischt wurde. Und naja, gut. Die Chancen, so auch dieser Programmbeirat, für eine solide Darstellung wurden dann eben auch vertan. Ja. Naja. Auf jeden Fall, es gibt auch noch natürlich auch Kritik in die andere Richtung. Ja, auch das ist korrekt. Ja, manchmal, selten, aber manchmal wurden auch da einfach unbestätigte Gerüchte als Fakten präsentiert, was einfach so nicht war. Nur da hat man es dann meistens hinterher zumindest mal in einer kleinen Note, ja, wieder korrigiert, was eben auf der anderen Seite eben nicht passiert ist. Naja. Gut, sollte sich jeder selbst die Meinung nochmal dazu bilden. Ich habe auf jeden Fall von dem ARD-Programmbeirat hier zur Berichterstattung auf jeden Fall das äußerst positiv jetzt entgegengenommen, und ich denke, dass es da auch auf jeden Fall in beide Richtungen einfach Probleme gab, und deswegen macht man eben eine neutrale Berichterstattung, muss dann eben aufpassen für die, sag ich mal, persönliche Note, das darf hier keine Rolle spielen in diesen Berichten. Dafür ist die Sache dann doch viel zu wichtig. Persönliche Note kann man dann bei Stammtischdiskussionen vielleicht reinbringen, aber nicht bei Informationssendungen in einem Format wie zum Beispiel der Tagesschau. Gut, dementsprechend habe ich heute mal ein Video wieder verlinkt, klar, von South Park, ja, die Realität in der virtuellen Realität. Ja, genau, wenn man denkt, alles ist so, wie es ist, ja, alles ist so fein Und manchmal weiß man ja sogar, dass es so nicht ist, ja, aber man gibt sich damit zufrieden oder denkt, ah, im Computerspiel, da bin ich die Nummer eins. Und dann wird man auch da manchmal je in die Realität zurückgeholt, in die Realität der virtuellen Realität. Ja, genau. Ja, zum Beispiel bei World of Warcraft passiert das oft, ja. Naja. Gut, Leute, damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, Kritiken, dann nur her damit, ja. Ihr könnt, ja, mich erreichen unter Google Plus, ganz genau, Rios Wochensicht, einfach oben in der Suche eingeben und dort findet ihr dann den Podcast. Und ihr könnt auch einen Tweet schreiben, @Rio, ja, oder gleich eine Mail, ryno@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Auf der Seite wochensicht.thenetcast.com, ja, findet ihr auch den GWG-Key, um auch die Mail zu verschlüsseln. Ja. Und ja, immer dran denken, ja, die Domain thenetcast.com essen. Landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif.